Die TV-IHK-Sportlerinnen und Sportler, die an der ersten Taekwondo-Nordostasien-Meisterschaft teilnahmen, kehrten am 30. Dezember in die Heimat zurück. An der Taekwondo-Meisterschaft, die vom 16. bis 18. Dezember in China stattfand, beteiligten sich über 100 Taekwondo-Kämpferinnen und Kämpfer aus mehreren Ländern und Regionen wie der TV-IHK, der Mongolei, Nepal und Turkmenistan. Beim Turnier erkämpften die Vertreter der TV-IHK insgesamt 19 Goldmedaillen.